Es ist keine fröhliche Geschichte. Es ist eine Geschichte voller Trauer und Leid. Weil Liebe immer stärker als Hass ist. Yeah. gebrochenes Herz. Gebrochenes Herz. Listening to the song. Waiting for your. Come on, I'm sick. Come on, angry. Come on, desperate for your voice. Listening to the song. Waiting for your. Felix und Sprung und richtig geil.